Okay, komm, Steffen, los, ab, wir müssen. Wohin? Wir müssen jetzt schnell ab in den Aufzug, komm. 13. Etage wieder? Ja, oder? Ja, bist du bereit? Ja, so bereit war ich noch nie. Ja, dann geht's los. Sie haben Etage 13 erreicht. Etage 13, der Podcast rund um Filme, Games, Serien und vielem mehr. Ihre Gastgeber sind Steffen Liebschner von den Comic-Cookies und Bastian Richelzagen von Der Komiker. Herzlich willkommen auf Etage 13. Mein Name ist Polizeioberhauptkommissar Neitzab Parindo. Die nun folgenden Tondokumente wurden uns ungefragt zugespielt. Wir veröffentlichen sie jetzt hier als Rohmaterial für Sie, um der Nachfeld der Zeuge dieses audiellen Verbrechens zu werden. Keiner der nun hier getätigten Aussagen sowie Personen stehen im Kontakt zum Matoga Polizeirevier oder haben irgendetwas mit realen oder existierenden Personen zu tun. 3. Januar, 20.15 Uhr, WhatsApp-Konversation zwischen Steffen Liebschner und Bastian Richelzagen. Hallo Steffen, erinnerst du dich noch, als du in der letzten Episode noch im alten Jahr 2015 frohes Neues nebenbei erwähnt hattest, dass du eine Idee hast für eine Art, eine Folge zu machen, der 13. Etage? Ja, unserem Lieblingspodcast herzlich willkommen, Leute, die jetzt zuhört, denn Steffen hatte vor langer Zeit mal eine tolle Idee, die hieß, warum machen wir nicht eine Konversation in einem beliebten Messenger-Tool? Das sich auf Snapchat reimt. Passt das? Dann reimt sich eben auf Madsack. Das passt auch nicht. Egal. Auf jeden Fall, lieber Steffen, das hier ist jetzt der Anfang der neuesten Folge, der ersten Folge von der Etage 13 2016. Wie hast du denn das neue Jahr, wie hast du das denn verbracht? Was hast du getan? Hast du dich im Raclette ersoffen? Hast du kleine Fleischstücke oben bratend auf ein Gerät draufgeschmissen und ein Fännchen vollgemacht mit leckerem Kram und viel zu viele Fännchen gegessen und dementsprechend später Darmblähung bekommen? Na, war es so? Ja, und ich glaube, wir haben auch eine Vielzahl an Themen, Steffen, die wir jetzt in dieser Episode besprechen müssen. Und das hat jetzt auch einen kleinen, sagen wir so, therapeutischen Ansatz. Denn, wie du ja weißt, haben wir in unserer Paartherapie rausgefunden, dass wir uns viel zu oft ins Wort fallen. Ja, Steffen, hör auf, mir jetzt ins Wort zu fallen. Und dass der eine den anderen sich ausreden lässt und hiermit haben wir jetzt die ultimative Chance, den anderen ausreden zu lassen. Ist das nicht toll? Ist das nicht prima? Du kannst jetzt also im Endeffekt, wenn du mir antwortest, erstmal einen halbstündigen Monolog über Goofy machen. Sei aber gewarnt, diese Episode werde ich schneiden, wenn wir es hinkriegen sollten, diese ganzen Audiosachen zusammenzutackern. Also, wie war dein 2016 und hast du gute Vorsätze fürs neue Jahr? Ich habe mir selber das Motto gegeben, Geld rauf, Gewicht runter und war jetzt schon zweimal im Fitnessstudio. Das heißt, mein Jahrespensum ist damit auch erfüllt am 4. Januar. Ich murmel mich gerade hier schön im Bett ein und habe gedacht, so in privater Atmosphäre mit dir zu sprechen, das geht nur, wenn ich in der Horizontalen bin, wie du weißt. Steffen, melde dich doch mal. Und wie war dein 2016 Jahresreinrutschen, ne? Ich freue mich auf deine Antwort, der Basti. Ja, der Basti überrumpelt mich auch ganz gern, aber gut, den hast du gut, weil ich habe dich auch schon mal überrumpelt. Wie bin ich in 2016 reingerutscht? Also auch von mir erstmal noch ein frohes Neues. Ja, 2016 ist bei uns eigentlich so ein ganz entspannter Abend. In kleinerer Runde, in dem wir normalerweise Spiele spielen, aber irgendwie hat man dazu keine Lust dieses Jahr und haben stattdessen die komplette erste Staffel, oder naja gut, fast die komplette erste Staffel von Lilyhammer geguckt. Eine Netflix-Serie. Und da ist ja auch schon wieder unser Lieblings Fernsehsender. Und ja, das war so unser Start in das Jahr 2016. Ja, dann habe ich auf der Straße noch ein Feuer löschen müssen, weil irgendwelche Nachbarn meinten, sie könnten halt ihre lustigen Feuerwerksraketen aneinander stellen. Und das gab dann halt eine schöne Stichflamme und das hat da so ein bisschen vor sich hingebrutzelt. Und ja gut, ich wollte dann auch nicht unbedingt die Polizei oder vielmehr die Feuerwehr rufen, sondern habe dann gesagt, ich lösche es jetzt einfach selbst. Ja, habe dann 3 Wassereimer drüber geschüttet und dann war auch gut. Aber so eine Nachtaktion so kurz nach 1 ist halt dann auch nochmal ein bisschen merkwürdig. Naja, gut. Ja, auf was reimt sich eigentlich WhatsApp? Ich habe jetzt auch gerade die ganze Zeit überlegt, als du damit angefangen hast. WhatsApp, lach mich schlapp, keine Ahnung. Mir fällt auch gerade nichts Sinnvolles ein. Deswegen, ich finde diesen Schlagabtausch, diese Schlagabtausch-Idee eigentlich ganz gut. Ist ja auch von mir. Und deswegen, ja, ich lasse mich einfach mal drauf ein. Du darfst als Nächstes. Mal gucken, was du noch so für Themen im Petto hast. 4. Januar, 13.57 Uhr, WhatsApp-Konversation von Bastian Richelzagen und Steffen Liebschner, Fortsetzung. Hallo, lieber Teddy, liebster Steffen. Jetzt bin ich gerade in der Pause hier auf meiner Arbeit und habe deine Nachricht bekommen und antworte dir natürlich auch darauf einfach mal, wenn ich nicht wieder die Hälfte vergessen habe, wie du mich kennst, und zwar zum Thema Netflix. Ja. Also, ich muss dir ein Geständnis machen, ich habe zurzeit kein Netflix mehr. Das liegt daran, dass es im Moment keine Serien für mich gab, die ich interessant fand und deswegen erstmal gekündigt habe. Deswegen, ich gehöre zum Hashtag-Team Netflix. Aber ich habe eine Bedingung. Sobald wir der inoffiziell abgesegnete Podcast werden sollten, werde ich brav mein Abo wiederholen, aber auch nur, wenn Netflix endlich erkennt, dass sie uns inoffiziell zum Netflix-Podcast ernennen müssen. So viele Netflix-Serien, die wir durchhaben. Das ist mein Ziel für 2016. Wir werden der offizielle Netflix-Podcast. Und solange es das nicht gibt, mache ich Netflix. Hashtag Netflix. Was für Themen ich heute bereit habe, stell dich schon mal darauf ein, es wird um ein berühmtes Franchise gehen, richtig? Die Tribute von Panem, das wurde ja lange erwartet. Nein, natürlich geht es um Star Wars. Und bevor ich jetzt anfange, lange darüber zu reden, was ich mit Star Wars verbinde, hau ich dir einfach mal die Frage rüber. Steffen, hast du den neuen Star Wars gesehen? Und Steffen, hast du die alten Star Wars gesehen? Und Steffen, was hältst du von Star Wars? Die Menge wartet, die Menge tobt. Wir sind neugierig. Dein Basti. Ja, Star Wars. Also bevor ich darauf eingehe, nochmal ein bisschen off-topic an der Stelle. Zum Ersten, lass mich eins sagen, mit voller Überzeugung. Scheißwetter! So. Und zum Anderen, beweg deinen Arsch! Die Kollegen von den Wochennotizen fragen nach einem Termin, also bitte kümmere er sich. So, nun denn zu Star Wars. Ja, Star Wars habe ich relativ spät entdeckt für mich. Zu dem Wie komme ich gleich auch noch. Lass mich erstmal kurz zum aktuellen Film kommen, weil da ist ja gefragt, ob ich den schon gesehen habe. Ja, am 30. Dezember war es soweit und ich habe den Film endlich sehen können. Und der Film hat mir ausgesprochen gut gefallen. Also das war eine schöne Mischung aus neuen Elementen natürlich, weil es ist im Grunde die nächste Generation. Aber auch vielen Elementen aus dem klassischen, aus der klassischen Trilogie, also vor allem halt aus dem Teil 4 hat man sich vieler Komponenten bedient. Und viele sagen, es ist ein Reboot dessen oder ein Remake vielmehr. Ja, kein Reboot, sondern ein Remake. Und ja, kann man der Meinung sein, wobei also auch vieles deutlich in der Handlung auch fortgeführt wird. Also klar werden einige Kernelemente übernommen und ja, auf andere Art und Weise neu interpretiert. Genau, so kann man es eigentlich zusammenfassen, denke ich. Ich hoffe, da habe ich mich jetzt nicht zu sehr verhaspelt. Ja, wie gesagt, insgesamt ein gelungener Film und hat natürlich auch einen ordentlichen Hammer dabei, was die Story angeht. Hat sich ganz gut eingereiht in die alte Trilogie, wenn man das so sehen möchte. Wie bin ich auf Star Wars gekommen? Also natürlich habe ich die Filme alle schon mal gesehen vorher, also nicht im Kino damals original, das geht ja auch gar nicht, wenn 78 der erste gekommen ist, aber die anderen Filme habe ich alle schon mal gesehen. So richtig gepackt hat es mich dann aber tatsächlich im Disneyland und wieder einmal war Goofy schuld, weil da gab es noch lange, bevor Disney offiziell LucasArts gekauft hat, oder LucasArts, ja doch, gekauft hat, gab es da schon Franchise-Artikel von Star Wars und rundherum, weil man hat ja auch gewisse Attraktionen im Disneyland gehabt, die Star Wars zum Thema hatten, wie zum Beispiel die Star Tours, um nur das bekannteste zu nennen. Genau. Und in diesem Kosmos gibt es dann natürlich auch so einen kleinen Star Wars Fanshop und da gab es Figuren von Disney Helden, die wiederum gekreuzt wurden mit diesen Star Wars Figuren. Also da gab es zum Beispiel einen Darth Vader Goofy und der hat es mir natürlich so angetan, dass ich sagte, der muss jetzt mit. Also das ist im Grunde so eine Actionfigur und bildet halt Goofy als Darth Vader ab. Und meine Freundin sagte damals schon schlauerweise, nimm bitte alle mit, alle Figuren aus dieser Reihe. Damals war in Disneyland in Paris aus gerade die erste Welle dieser Figuren erschienen. Nimm sie bitte alle mit, das waren dann noch vier weitere, weil ich kenne dich ganz genau, sonst ärgerst du dich nur. Gesagt, getan, habe ich das dann auch gemacht und zu Hause nachgeforscht. Und siehe da, also in den USA gab es schon ein paar Figuren mehr. Und in jeder weiteren Wave tauchte halt Goofy auf. Immer in einer anderen Rolle. Also dann als C3PO oder als Chewbacca. Und ja, so war das dann. Warum meine Stimme so ein bisschen bebt? Ich antworte gerade aus dem Auto, weil im Geschäft war es mir leider nicht möglich. Auch weil ich den Hall, den der Kollege Richelshagen da so produziert hat in seiner Pausenaufnahme, einfach vermeiden möchte. Deswegen habe ich mich jetzt hier ins kuschelige Auto zurückgezogen, kuschelig vermeintlich, weil es doch relativ arschkalt geworden ist. Und damit gebe ich zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. 5. Januar, 20.33 Uhr, WhatsApp-Konversation von Steffen Liebschner und Bastian Richelshagen. Hallo, lieber Steffen, das dazu. Ja, du hattest angesprochen, dass ich ja in meiner Aufnahme etwas halle. Und wären wir jetzt im Podcast gewesen, hätte ich dir wahrscheinlich den Pönack gemacht, denn ich finde, der Hall, der muss hier mitgenommen werden. Wir stellen hier das Real Life dar, ja? Da muss es auch mal hallen. Wenn wir uns in Räumen bewegen, denen es hallt, dann ist das auch einfach so, ja? Also, und ich bin schon wieder in einem Raum, in dem es hallt, deswegen muss ich jetzt auch ruhig bleiben. Ich versuche an, mich zu halten, denn eigentlich könnte ich mich furchtbar aufregen. Denn zu deinem zweiten Punkt, ja, ich habe, nachdem ich die neueste Wochennotizenfolge mir angehört habe, schon danach per Twitter angefragt und geschrieben. Deswegen bewege ich meinen Arsch jetzt dazu, dich zu fragen, wann hätte denn der feine Herr mal Zeit, per Skype zugeschaltet zu werden gegen Ende Januar? Denn dort hätte ich dann auch Zeit. Hm, Monsieur? Jetzt liegt der Ball bei dir. Schön, dass wir das hier über WhatsApp in unserer Spezialfolge klären müssen. Steffen, was habe ich dir über Internas gesagt? Die kommen nur ins Tageslicht, wenn es um Sexuelles geht. Ja? Und da wir ja alle wissen, dass du gerne nackt mit einer Goofy-Mütze vor dem Laptop sitzt, übergehe ich das jetzt einfach mal. Nun, kommen wir mal zum Thema zurück. Ja, und zwar ging es um Star Wars. Ich habe mir dafür was überlegt. Und zwar, damit das Ganze nicht aufpassen, ins Wasser fällt. Dann kannst du jetzt auch gerne spekulieren, in welchem Raum ich mich im Moment befinde. Habe ich mir gedacht, werde ich mir morgen jemanden auf der Arbeit suchen, der über Star Wars reden möchte und der enttäuscht ist über Star Wars. Und da ist schon meine erste Frage an dich, die mich sehr interessiert. Also wir bleiben hier spoilerfrei. Du hattest schon diese große Wendung angesprochen, aber bei Star Wars The Force Awakens, die Macht erwacht, ist es ja so, dass es sehr an sich, an den alten Teilen orientiert und natürlich auch von 4, 5 und 6 so ein paar Schauspieler drin vorkommen. Und wenn wir es kurz zusammenfassen sollten, damit die Leute auch mal Ahnung haben, worum es geht, wer sich noch nicht Star Wars angeguckt hat, natürlich spoilerfrei, letztlich geht es darum, dass Luke Skywalker verschwunden ist und gesucht wird. Das sagt schon die erste Zeile. Und dass dafür eine Karte in Besitz genommen werden kann. Muss, damit man ihn wiederfinden kann. Hauptagieren sind in dem Fall die, ich glaube, sie heißt Rey. Boah, ich bin so schlecht den Namen, das weißt du doch auch. Ich weiß, dass der Bösewicht auf der dunklen Seite Kylo Ren heißt, wenn man sich den gut merken kann. Und, wie ist der nochmal, der Stormtrooper? Ja, egal. Du wirst mich wie immer korrigieren, weil du wahrscheinlich vorher nochmal googelst, wie ich dich kenne. Viel Kritik kommt jetzt, dass dieses Star Wars sich wieder zu sehr an den alten Star Wars orientiert. Und während ich mir im Kopf überlege, ja, aber 1, 2 und 3 sind doch extra ein bisschen anders angelegt worden. Auch wenn Star Wars doch immer derselbe Kram ist, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Es ist immer Schüler gegen Meister. Oder siehst du das irgendwie anders? Also in den ersten drei Teilen war es irgendwann Anakin gegen Obi-Wan. In 4, 5 und 6 war es Luke Skywalker gegen Darth Vader, / den Imperator. Ja, und jetzt fängt hier wieder was Neues an. Das vielleicht ab dem zweiten Teil in eine andere Richtung gehen könnte, wobei auch nicht. Aber das wäre jetzt wieder gespoilert. Und ich möchte mal meinen Voreindruck sagen, bevor ich vielleicht den Kollegen auf der Arbeit erwische, der mir mal seine Meinung durchgibt. Ich war sehr begeistert von Star Wars. Sehr begeistert. Ich habe mir alle 6 Teile vorher angeguckt. Könnte zwar 1 bis 3 sagen, dass sie irgendwann zu viele CGI-Effekte benutzt haben. Und natürlich Jar Jar Binks vielleicht ein bisschen nervt. Und 4, 5 und 6 sieht wirklich sehr oldschool aus. Und vor allem Yoda ist ein nerviger Drecksack. Hätte ich auch nicht gedacht. So am Anfang. Schrecklich. Und ich war sehr begeistert. Ich mag vor allem, wie jeder andere auch, diesen BB-8, diesen neuen R2-D2-Ersatz, diesen kleinen Roboterball, der überall rumfährt. Der ist so süß. Ich bin jetzt einfach mal so, der ist so süß gemacht. Und aber zu diesem Vorwurf mit dem machen sie zu viel vom Alten, da würde ich gerne mal von dir hören. Ist es zu viel vom Alten? Was sagst du? Und meine zweite Frage ist, Steffen, was hältst du eigentlich von einer Aktion mit Netflix? Wenn ich nämlich hier kein Ja kriege und Veto von dir, dann muss ich anrufen. Ganz schlimm. Also, freue mich auf deine Rückmeldung. Jetzt habe ich auch die 5-Minuten-Grenze durchbrochen. Und hier nochmal ein paar Impressionen aus dem Raum, aus dem ich gerade bin. Ja, also Gespräche in realistische Umgebung. Es ist jetzt schon relativ spät und ich bin halt deswegen etwas stiller jetzt. Ich versuche es zumindest. Ich hoffe, man kann mich trotzdem gut verstehen. Ich bin in einem trockenen Raum, nicht in einer Nasszelle, wie der Herr Richelshagen. Und natürlich, alle haben das richtig erkannt. Er sitzt auf Toilette und planscht unter seinen Lures. Naja, gut, egal. Finn heißt der junge Mann, den du suchtest. Da brauche ich aber nicht nachgoogeln. Das weiß man als Fan des neuen Films einfach. Womit ich meine Probleme habe, mir den Namen tatsächlich ein bisschen zu behalten, ist der große Schattenmann, der da immer mal reinprojiziert wird. Also das große Mind Behind. Diesen Namen kann ich mir tatsächlich schlecht merken. Vielleicht fällt er da eher mal ein. Zu deinen Fragen, die ich jetzt gerade schon wieder vergessen habe. Also erstmal war irgendwas mit Netflix. Ja, genau, Netflix, deine Aktion. Mach. Probier das aus. Also ich meine, mal gucken, ob Netflix in irgendeiner Form drauf reagiert. Ich glaube es fast nicht, aber ja, ich bin zu sehr Netflix begeistert im Moment, als dass ich irgendwie da einen Boykott einlegen möchte. Von daher, ja, mach du ruhig. Zu dem anderen Thema, das war mit diesem, ja, ist der neue Film auf zu alt gemacht? Ich stelle jetzt mal eine ganz steile These auf, die da heißt, waren das nicht exakt dieselben Leute, die damals erklärt haben, dass man die Filme 1, 2 und 3 ruhig vergessen könnte, weil die ja viel zu neu sind, weil die nichts mehr von dem Charme der alten Filme hätten? Komisch, oder? Und vielleicht sind das jetzt dieselben Leute, die behaupten, naja, der neue Film ist ja viel zu sehr auf alt gemacht. Also es gibt auch ein paar Pissbacken da draußen, denen kann man es einfach nicht recht machen. Sorry für den Ausdruck, aber ich hasse solche Leute. Und ja, keine Ahnung, was dein Kollege jetzt für ein Argument anführt, weswegen er den Film nicht gut fand. Ich lasse mich da einfach mal überraschen. Ich werde aber darauf verweisen, dass ich eventuell nächste Woche dann auch nochmal eine Stimme dazu bekomme, wenn diese Aufnahmesession hier lang genug geht, je nachdem. Weil nächsten Mittwoch werde ich mir den Film auch nochmal angucken, also morgen in der Woche. Je nachdem, wenn wir das lang genug strecken können, werde ich dann auch nochmal die eine oder andere Stimme einfangen können von Leuten, mit denen ich mir den Film nochmal angucke. Ja, deswegen, also ich finde den Film, wie gesagt, wie du auch, sehr gelungen. Und auch ich, da bin ich völlig bei dir, bin ein riesen BB-8-Fan. Es gibt einen tollen BB-8 Droiden-Roboter-Modell. Kostet halt stolze 160 Öcken. Aber kann man irgendwie mit Smartphone steuern und sowas. Ist ein kleiner, feuchter Traum von mir. Noch feuchter ist er geworden, als ich BB-8 dann tatsächlich mal in Action gesehen habe. Also das Feucht ist bitte nicht zu überbewerten, Herr Richelshagen. Ne? Nicht so feucht, wie es gerade bei Ihnen zuging. Und ja, von daher BB-8 absoluter Favorit von dem Film, aber auch die beiden, ich sage jetzt mal Hauptdarsteller, also Finn und Rey, die beiden neuen Hauptfiguren haben mich schwer begeistert. Und ja, die hinterlassen halt einfach so ein Gefühl von, ich will wissen, wie es weitergeht. Also von daher alles richtig gemacht, meiner Meinung nach. Ja, das gibt's im Moment von mir zu Star Wars zu sagen. Mal gucken, wie gesagt, was dein Kollege dann morgen meint. Da kann ich dann ja nochmal drauf eingehen. Also, bis dann. 5. Januar, WhatsApp-Konversation zwischen Bastian Richelshagen und Steffen Liebschner. Nachtrag Steffen Liebschner. Ich hoffe, man versteht mich. Also, kleiner Nachtrag noch zu dem Termin mit den Herren von der Wochennotiz. Also, was ist Ende Januar? Ist ein größerer Zeitraum. Prinzipiell habe ich da Zeit, mich irgendwann per Skype zuzuschalten. Aber steckt man einen ungefähren Zeitraum ab? Oder irgendwie sowas in der Art? Dann kann ich da auch Näheres zu sagen. Prinzipiell, du kennst ja meine Abendzeiten, wann ich immer kann. Also von 5. Januar, WhatsApp-Konversation zwischen Steffen Liebschner und Bastian Richelshagen. 2. Nachtrag, Steffen Liebschner. Da war der Finger zu schwach. Also von daher, genau, von daher einfach die Zeit drauf fürs Leben. Dann werde ich da einen genauen Tag sagen können, wann ich kann, beziehungsweise wann ich nicht kann. Das ist ja dann eher das Problem. Ja. Genau, also bis dann. 6. Januar. WhatsApp-Konversation zwischen Bastian Richelshagen und Steffen Liebschner. 13.40 Uhr. Bastian Richelshagen interviewt Sebastian Pilgram. Ja, hi Steffen. Die gesuchte Person, die du versucht hast zu finden, und das sollte jeder Star Wars Fan eigentlich wissen, ist Snoke. Ja, jetzt hast du es nett gedacht. Habe ich ohne Googeln und ohne Hilfe mit rausgekriegt, aber ich habe Hilfe neben mir für was anderes. Den Sebastian. Sebastian, sag doch mal Hallo. Hallo. So, der Sebastian ist jetzt hier da und es gibt natürlich wieder Hall, weil wir haben uns jetzt im Besprechungsraum hier kurz reingefuselt und wir haben das Thema Star Wars. Und ich glaube, du hast mir letztens schon deine Meinung so ein bisschen zu Star Wars gesagt. Mhm. Gib dir nochmal Grund, weil ich weiß ja aber, die Z-Millionen Zuhörer, die uns ja täglich hören, die wissen es ja nicht. Ja, erstmal danke, dass ich mein Statement dafür abgeben durfte. Sprecher. Ja, genau. Ja, also was soll ich sagen? Also ich bin, würde mich schon so als Star Wars-Gucker der ersten Stunde sehen. Mhm. Also die ersten Filme aus den 80er Jahren, die kannte ich damals wie heute schon in und auswendig. Okay, aber wann hast du den ersten gesehen, der rausgekommen ist, den vierten? Boah, ich glaube, da war ich 6. 6? Ja, das ist krass. Genau, und ja, dementsprechend habe ich mich natürlich auch sehr auf den neuen Teil gefreut. Mhm. Konnte es quasi gar nicht erwarten und bin dann halt letzten Endes natürlich direkt reingegangen. Direkt am Starttag selber? Nicht direkt am Starttag. Ich hatte so ein bisschen befürchtet, dass da halt eben der große Andrang auf einen wartet. Aber deswegen, okay. Ja, auf jeden Fall habe ich mir eine Kinokarte besorgt und habe mir den Film angeschaut. Oh. Genau. Und, mit wem? Alleine oder mit Freundinnen oder mit... Mit Freunden. Mit Freunden. Genau. Genau. Ist ja wichtig. Die können ja einen Film auch kaputt machen. Ja, das stimmt schon. Ja, genau. Ja, und wie hat es dir letztlich gefallen? Also, wie bist du aus dem Kino wieder raus? Du bist reingegangen und was hast du gedacht? Was denkst du, was sollte passieren, damit du jetzt richtig einen Orgasmus innerhalb des Kinosaals kriegst und die Leute rausrennen müssen, weil alles feucht ist in deinem Sitz? Was hätte passieren müssen? Also, ich war zum einen sehr gespannt auf die Darsteller, wie die sich quasi jetzt entwickelt haben über die Jahre. Und Ich habe so eine zweigeteilte Meinung über Star Wars, muss ich sagen. Also von den verwendeten Effekten her finde ich, das war schon ein Fortschritt gewesen. Okay. Aber auch so kleine feine Details wie so quasi Luftverwirbelungen oder wie auch immer, oder die TIE Fighters quasi in der Abendsonne so verschwommen in der Hitze wahrzunehmen waren. Das fand ich schon relativ gut gemacht. Allerdings bin ich so von der Story her doch so ein bisschen der Meinung, dass da sich von Vorlagen irgendwie schon bedient wurde. Okay, also, das heißt, wer bedient, das klingt jetzt noch positiv. Ja, also zum Beispiel, dass der Handlungsstrang relativ eigentlich so dem ersten Teil sehr ähnlich war, ne? Also so nach dem Motto, ja, es wird dann erstmal aufgeklärt, wer sind jetzt so die Charaktere, was haben die für eine Rolle. Am Ende gibt es eine Kampfstation, die natürlich im Jahre 2015 wesentlich größer ist als die alte. Mein Vielfaches muss man einfach sagen. Und innerhalb von einer Minute war klar, wie man so ein überdimensioniertes Ding zerstören kann. Und zwar an dieser typischen einen Stelle, die es immer gibt. Genau. Natürlich gibt es eine Schwachstelle und natürlich muss man da mit einem Flieger rein und natürlich geht es dann auch richtig kaputt. Und genau, als jemand, der jetzt die anderen Filme nicht kennt, finde ich, sind die dort platzierten Insights oder die dort platzierten Insider-Witze, glaube ich, nicht so ganz zu verstehen. Okay, ja. Also man muss schon das Vorwissen haben, man soll schon die Teile davor haben. Ja, das auf jeden Fall. Okay. Das denke ich schon. Und ich denke mal, dass diese Insights auch teilweise immer so auf eine gewachsene Fanbase quasi sich berufen, würde ich jetzt mal fast sagen. Aber im Großen und Ganzen habe ich mich gefreut, nochmal Star Wars auf der Leinwand zu sehen. Ist es einfach zu viel Fanservice, was J.J. Abrams da gemacht hat? Es ist zu viel Fanservice. Das würde ich, glaube ich, so gar nicht sagen. Also ich würde sagen, dass es einfach eine tolle Fortsetzung von den Filmen ist. Mhm. Natürlich müssen die Ansprüche, die George Lucas da gesetzt hat, oder die Messlatte, die er gesetzt hat, natürlich mindestens eingehalten werden. So im Großen und Ganzen, jetzt vor dem Hinblick, dass da ja noch zwei Teile kommen, würde ich jetzt nicht sagen, so ey, das war jetzt irgendwie blöd, weil letzten Endes geht es ja auch um die Story, die dann noch erzählt werden soll. Und also deswegen. Mein Kollege hat die Theorie aufgeworfen und hat gesagt, die früher bei Teil 1 bis 3 gemeckert haben, dass das alles so anders ist und was, warum macht er denn nicht wie die, ne, man in den ersten, ich glaube 20 Minuten vom ersten Teil kommt ja nichts drin vor, wo man sozusagen anknüpfen kann von Teil 4 oder sowas. Während du ja hier, wenn du Gucker bist, ja sofort in den ersten Minuten mitgenommen wirst, sind das dieselben Leute, die sagen, Teil 1 bis 3 ist zu neu, aber jetzt auf einmal sagen, Teil 7 ist irgendwie, hat man sich zu viel bedient? Was ist, wie kann man es überhaupt den Fans recht machen? Was wäre für dich der perfekte Star Wars Film? Tja, der perfekte Star Wars Film. Der perfekte Teil jetzt gewesen. Wenn du es machen, wenn du jetzt George Lucas / J.J. Abrams sein könntest, wie würde dein Star Wars aussehen? Das ist jetzt eine Frage, wo ich jetzt spontan echt, das ist ja klar, das ist auf jeden Fall eine gute Frage. Das wollte ich. Wie würde ich es machen? Der Chef hat mich bei so einer Frage auch umgebracht. Ja, wie würde ich es machen? Das kann ich so auf Anhieb gar nicht beantworten. Ich denke mal so als, also ich gehöre auf jeden Fall zu denjenigen, die sich erstmal so in dem Moment auch überraschen lassen, sag ich jetzt mal. Ne? Also, klar, das sind jetzt so sechs Filme gewesen, eine riesige Story, und das ist, finde ich, schwer zu sagen, ja, wie würde man das anders machen? Ich glaube, jeder würde irgendwie seine eigenen Star Wars Wünsche da irgendwie sehen wollen. Deswegen, also was ich schade fand, ist, dass halt eben der, dass eben Han Solo. Spoilerfrei, ja, also mit Han Solo passiert irgendwas wahrscheinlich. Er ist eh zu streben. Das hätten wir vorher sagen müssen, Dödel. Ja, also ich mach das schon. Jetzt kann das sein. Ich mach da vorne Warnung rein. Okay. Ja, genau. Jetzt sagst du einfach das Wichtigste vom Film. Ja, Han Solo. Ja, aber du musst mich vorher briefen. Ja, jetzt krieg ich den Ärger, weil ich hab gedacht, er sagt's extra nicht. Dann wirst du es erzählen. Also, ich finde es schön. Du kannst es ja mit einem Piepen übermalen. Damit auch keiner weiß, was du gesagt hast, und wir diskutieren eine Stunde drüber. Genau. Also sag mal so, es gibt da halt eben einschneidende. Kannst du sagen, egal. Okay, also was ich schon krass fand, ist halt eben, dass Han Solo in dem Film halt eben ums Leben kommt. Auch ist das ein Lieblingscharakter von dir gewesen? Den fand ich schon ganz gut, ja. Mhm. Also das war ja auch so ein bisschen so der Draufgänger, sag ich mal, der ganzen Saga und so. Und wie das umgesetzt wurde, fand ich eigentlich auch ganz gut. Mhm. Dass halt eben dieser Kylo Ren sich als Sohn herauskristallisiert hat. Nur halt eben, dass die Tatsache halt eben, dass er in diesem Teil stirbt, ist halt schon ein bisschen blöd. Also das finde ich schade, dass er halt jetzt die nächsten zwei Teile nicht mehr dabei ist, sagen wir mal so. Aber ich denke mal auch, dass das notwendig war, um die Figur Kylo Ren quasi als solche zu manifestieren, wie sie quasi im Dreiviertel des Films quasi dargestellt wurde. Mhm. Also da wird ja die innere Zerrissenheit dargestellt. Darf ich das jetzt überhaupt sagen? Ja, jetzt kommt also die innere Zerrissenheit dargestellt, beziehungsweise eines Burschen, der sich noch nicht so ganz sicher ist, auf welche Seite er stehen soll. Und dadurch, dass er halt eben seinen Vater so beiseite schafft, sag ich jetzt mal, besiegelt er ja quasi seine Seite, und die, was dann halt letzten Endes auch dazu führt, dass das halt eben nochmal Stoff für die nächsten zwei Filme, hoffe ich mal, sein wird. Okay. Was war deine Lieblingsfigur aus Star Wars, aus diesem Teil? Aus diesem Teil jetzt? Ich glaube, ich fand die das Mädel ganz gut. Die Rape, genau. Mhm. Ja. Weil ich fand sie halt, meinem Weltbild eine Newcomerin. Mhm. Und ich fand, sie hat eigentlich so von allen Schauspielern so die Rolle am authentischsten gespielt, sag ich jetzt mal. So, also Luke Skywalker hatte ja relativ wenig zu tun in diesem Film. Und ich bin mal gespannt. Ich vermute insgeheim, dass sie die Tochter von Luke Skywalker ist. Ach so, das haben sie davon angenommen. Also das kommt stark von aus. Ja, und ich bin mal gespannt, wie sie jetzt halt weiter in den Filmen, welche Rolle sie da spielen wird. Okay, gut. Zum Schluss noch, hast du eine All-Time-Favorite-Figur, die du sagst, die ist durchgängig in jedem der Teile für mich, also es war eigentlich überall jeder Teil dabei, aber was würdest du sagen, ist die beste Figur, die du bis jetzt in allen Star Wars Teilen gesehen hast für dich? Was ist deine Lieblingsfigur? Hast du da einen? Nee, eigentlich gar nicht. Nee. Die Story ist das Wichtigste. Ja, genau. Ja, doch. Okay. Also die Story und halt eben, ja, quasi wie ein Mann auf so eine Welt quasi erdenken kann. Das ist schon, schon super. Dann zum Abschluss nur noch ganz kurz. Teile 1 bis 3, wie fandest du die? Also da gibt es auf jeden Fall, also Teil 2 fand ich nicht so gut. Mhm. Teil 3, also wir sprechen jetzt von den... Von den ersten, genau, in der chronologischen Reihenfolge, Anakin's Dingsbums. Genau. Teil 2 handelt ja quasi so ein bisschen über die Liebesbeziehung, mhm. Über dass die beiden sich finden. Twilight Style. Genau. Genau, und Teil 1 fand ich, weiß ich nicht, ein bisschen die Richtung, ja, fand ich schon fast ein bisschen albern, sage ich. Also Okay. Das war, weiß ich nicht, im Vergleich zu den anderen Kopf fand ich, könnte man den Teil nicht so ganz ernst nehmen, würde ich sagen. Und Teil 3, ja gut, das war natürlich der ganz große Showdown, ne? Die Verwandlung von Anakin in Darth Vader und so weiter. Und ja, das ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingsfilme. Ich glaube, deine Liebe zu 4 bis 6 hat man jetzt schon ein bisschen raushören können, dass wahrscheinlich das deine Lieblingsteile dann sozusagen mit sind. Ja, Sebastian, dann danke ich dir recht herzlich. Wir haben jetzt hier mal einen Star Wars-Experten dran gehabt, die Hälfte der Figuren wieder vergessen haben. Danke dir und wir müssen jetzt wieder arbeiten. Jawohl. Steffen, du bist dran. Ja, ich bin dran. Erstmal recht herzlichen Dank an den Sebastian für seine Einschätzung. Basti hat mal wieder etwas übertrieben, weil schlecht fand er den Film ja jetzt nicht. Ganz im Gegenteil, also klang doch sehr positiv gestimmt. Ja, was soll ich jetzt eigentlich erzählen? Snoke, ja, stimmt, war mir nicht eingefallen. Also Snoke heißt der gute Mann. Mal gucken, was es mit dem noch so auf sich hat, ob da noch irgendwas Bedeutsames dahinter steckt. Keine Ahnung, da kann ich jetzt nur spekulieren und deswegen lasse ich das lieber, weil ich mich letzten Endes auch nicht so gut im Star Wars Universum auskenne, weil der größte Fan bin ich nun mal nicht. Also ich mag die Filme sehr, alle 6 bisherigen und den 7. jetzt natürlich auch, aber ich würde mich jetzt nie als der große Star Wars Fan bezeichnen, dazu weiß ich einfach zu wenig dazu. Aber okay, wollen wir ein neues Thema aufmachen, so lang? Weil, wie gesagt, meine Einschätzer kämen dann erst nächste Woche. Deswegen würde ich sagen, einfach an der Stelle mal ein Cut zu dem Thema. Und sei denn, es sind noch offene Fragen, die ich jetzt gerade übersehen habe, dann bitte einfach einwerfen in deine Antwort. Was gibt's sonst so? Lilyhammer hatte ich ja schon mal erwähnt. Ist eine tolle Serie bei Netflix, zumindest was die erste Staffel angeht. Die habe ich jetzt während der Feiertage geguckt und muss sagen, das hat was. Also dieser Mafia-Typ, der da aus New York kommt, Giovanni Hendrickson nennt es sich jetzt, in Lillehammer, das ist einfach ein Unikat und man merkt so richtig, der hat halt vor, in Lillehammer aufzusteigen und da so ein bisschen zum Paten zu werden. Das deutet sich so ein bisschen an zumindest. Also er baut da sein eigenes Geschäft auf, seine eigene Bar und auch neben der Bar hat er dann halt noch so verschiedene, ich sag jetzt mal, Organisationen laufen. Und ja, das ist äußerst interessant gestaltet. Also wie gesagt, den Darsteller kannte ich bisher eigentlich nur als Musiker. Das ist der Chefgitarrist der E Street Band, dessen Namen mir jetzt auch wieder entfallen ist, gerade Stephen Van Zandt. Ah, ich kann mich doch noch dran erinnern, genau. Und deswegen, mir war eigentlich gar nicht so bewusst, dass der auch Schauspieler ist, bis zu dieser Serie. Es kann auch sein, dass ich den mal unbewusst irgendwo schon vorher gesehen habe. Aber da ich zum Beispiel die Sopranos nie gesehen habe, wo er auch mitspielen soll oder mitgespielt hat, ist er mir als Schauspieler jetzt nicht so präsent gewesen. Wie gesagt, einmal habe ich ihn live gesehen, als ich bei einem Bruce Springsteen-Konzert war, das gemeinsam mit der E Street Band abgezogen hat. Und ja, daher kannte ich ihn eigentlich vorher. Ja. Wunderschöne Serie. kann ich nur jedem empfehlen. Mich mischt so ein bisschen die nordische Krimi-Mentalität. Wie soll ich denn das jetzt beschreiben? Es gibt ja so diese nordischen Krimi-Romane, die auch verfilmt werden zum Teil. Und das so ein bisschen mit diesem Einschlag Mafia und kriminelle Strukturen, die aus New York praktisch, die man halt so aus den New Yorker Mafia-Filmen kennt, das alles so ein bisschen mit da reingemischt. Also, ja, eine interessante Mischung. Hast du da jetzt eigentlich schon mal reingeguckt, Basti? Also, weil ich hatte ja die Serie schon mal erwähnt. It's your turn. 6. Januar. WhatsApp-Konversation zwischen Bastian Richelzagen und Steffen Liebschner. Nachtrag Steffen Liebschner. Um der Gefahr zu entgehen, von dir vorgehalten zu bekommen, ich würde nicht zuhören. Ich weiß, du hast dein Netflix-Account gekündigt, aber hast du davor schon mal da reingeschaut? So soll die Frage richtig lauten. Vielen Dank. So, Steffen, mein Experten für Star Wars, den lieben Sebastian, haben wir jetzt gehört, dessen Meinung ja differenzierter ist, jedenfalls seine Aussage. Ich finde, er ist immer noch ein Typ, der hat voll rumgebasht auf Star Wars. Und jetzt bin ich mal gespannt, was deine Experten nach dem Kinogang so gesagt haben. Dann hauen die hoffentlich jetzt mal raus, ne? Los geht's. 13. Januar, WhatsApp-Konversation zwischen Bastian Richelzagen und Steffen Liebschner, 23.35 Uhr. Steffen Liebschner interviewt Christina, Michael und Matthias. So. Hallo. So, also Basti, ich habe jetzt hier auch meine Experten. Wen haben wir denn da? Hier ist der Matthias. Hier ist die Christina. Hier ist der Michael. Und ich muss aufpassen, dass ich mir den Finger nicht breche. Wir haben jetzt gerade Star Wars. Ich sag das ja immer falsch. Sag du das nochmal. Du meinst Star Wars Episode 7? Ganz genau. Vollständig? Den gebe ich weiter. Gesehen. Nein, wie heißt denn der Film vollständig? Der Wachen, der Macht. Ich dachte, ja, den vollständig gesehen. So. 100 Gummipunkte. Wie war es denn jetzt so? Ja. Ich fand's gut. Ach, dieses Mal gab es keine After-Credit-Szene, aber ich fand's gut. Das sind ja Expertisen hier. Joa, ich fand's gut. Die kennst du ja schon von mir. So, ja. Darf ich spoilern? Nein. Okay, alle sterben. Alle. Ausnahmslos. Wie ist denn so der Eindruck zum alten Film oder zur ursprünglichen Trilogie? Der Charakter hat sich gut weiterentwickelt. Es ist sehr angelehnt an die alte Trilogie, sehr angelehnt an Episode 4. Da hat der Film auch gut gefallen. Aber so, nicht so, dass es nervt, wie andere das sehen im Netz. Das Feld ist halt schon sehr auffällig, aber jetzt nervig ist es nicht, nein. Man freut sich, dass man es wieder sieht. Ich finde auch nicht nur Episode 4. Also ich habe auch manche Sachen so von 5 und 6 wiedererkannt, auch gerade bei den Musikstücken. Ja. Genau. Das ist aber geil. Er lässt die anderen reden und es stimmt dann rein. So, Michael. Ja. Was ist denn dein Lieblingscharakter aus der neuen, aus dem neuen Film? Neben BB-8 ist es der Jar Jar. Der hat sich so gut weiterentwickelt. BB-8 ist doch Jar Jar. Moment. Ich frage mich, wie Spoiler-Alarm. Nein, Quatsch. Die haben zu viel Sekt getrunken vorher. Wir waren nämlich im Astor-Filmkino. Das zeichnet sich wie aus, Herr Weber? Oh, jetzt habe ich deinen vollen Namen gesagt. Ich weiß nicht, von wem Sie sprechen. Also ich bin der Matthias. Das ist der nette Herr, der die Grille verkauft. Egal, komm. Nur weil ich jetzt Sif flirt. Wir haben über dem Astor das... Gesponsert wird von Tom Astor. Genau, das teure Deluxe-Kino in Frankfurt, wo es dann auch nur einen Gratis-Sekt oder O-Saft davor gibt. Sekt oder Sekt? Ach nee, O-Saft. Ja, okay. Ja, du hast oder Alkohol getrunken, das musst du sagen. Und? Wir haben noch 4 Minuten. Yes. Dann musst du jetzt mal noch was sagen. Ich sag jetzt noch mal was. Also BB-8 und? BB-8 und... Jetzt ist schon wieder Chatterbings. Nee, Weil Jar Jar Binks kommt gar nicht vor, also zumindest nicht. Naja, gut. Wir wollen ja nicht spoilern. Naja, setz mal die 3D-Brille falsch rum auf. Mehr sagen wir dann dazu. Deinen Effekt haben wir da entdeckt, ja. Ja, 3D-Brille mal andersrum aufsetzen, mal wirklich ausprobieren. Ja. Mein Tipp. Haben wir an welcher Stelle ausprobiert? Das kannst du jetzt mal noch dazu sagen. Erstmal im Abspann, aber das war eindeutig. Welchen Effekt, oder wollen wir den Effekt gar nicht, den verraten wir nicht, ne? Den verraten wir jetzt nicht. Es gibt echt einen. Es gibt einen Effekt, ja, tatsächlich. So, und wenn man den an der richtigen Stelle im Film aufsetzt, passiert was? Ja, wir spekulieren ja, dass sich dann jemand in Jar Jar verwandeln könnte, aber wer müsste selbst herausfinden? So. Freut ihr euch auf den nächsten Teil? Meinst du jetzt Rogue One oder Episode 8? Egal. Beide, ja. Beide. Ja. Ja, ja, also euch hat der Film Spaß gemacht, ja. Entnehme ich dem und ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Oh, die investigativen Fragen, die kann der Basti immer besser. Möge die Macht mit ihm sein. Ja. Und jedenfalls also, kommen auf die Dunkle, die haben Kekse. So, noch eine. Was du in diesem Podcast ja noch gar nicht gebracht hast, ist deine sehr beliebte Theorie. Ja, also wir sagen erstmal Tschüss zu Michael, der muss nämlich los, der muss seine Bahn kriegen. Tschüss, ja. Tschüss. Ich muss ans Mikro. Was ist nochmal deine Theorie zum großen Fädenzieher? Also du gibst mir jetzt die Erlaubnis, meine Theorie zu sagen, die du sonst so verhasst. Ich halte dich mal kurz die Ohren zu. Okay. Also ich denke ja, dass der Bösewicht in Wirklichkeit Wolverine ist, nämlich Logan. Der halt deswegen deswegen muss er in den Comics sterben, um dort zurückzukommen. Weil? Ja, weil alles zu Disney gehört. Ja, gut, danke. Die Erklärung, diese Background-Info hat noch gefehlt. So. Noch von dir ein spezieller Hinweis oder irgendwas, was dir am besten gefallen hat am Film? Ich fand einfach, das ging wieder so ein bisschen zurück an die Wurzeln. Sehr schön. Aber im positiven Sinne. Ja, im positiven Sinne, ja. Okay, gut. Also mir hat's gefallen. Das ist die Hauptsache. Dann danke ich euch recht herzlich für die tolle Einschätzung. Mir fehlen immer die Worte, das ist so. Es sollte kein Podcast machen. So, Lebt dein Daumen noch? Ja, er stirbt gerade ab. So, ja, vielen Dank und ich gebe zurück an Basti. Danke. 18. Januar, WhatsApp-Konversation zwischen Steffen Liebschner und Bastian Richelzagen, 23.34 Uhr. Ja, danke schön an die beiden, an den Matthias. Und die junge Frau, Steffen, die du da mitgekarrt hast, das ist ja sehr lieb, dass sie so zahlreiche Auskunft gegeben haben. Und ich habe gedacht, lass uns doch mal von Star Wars mit seinen vielen Geschöpfen und viel Dramatik und ja, da wird der ganze Weltraum, wird das große Ganze in Anspruch genommen. Kommen wir nochmal zu was Profanerem, zu was Kleinem. Ja, wir sprechen jetzt mal über das Dschungelcamp. Es kann natürlich jetzt sein, dass du, dass erstens die Leute hier die Aufnahmen abbrechen, dass auch du sagst, nee, das tue ich mir jetzt nicht an. Diese Menschen gibt's ja auch immer. Zu denen habe ich früher eigentlich auch nie gehört. Eigentlich habe ich immer noch mit Ekel mir das Ganze dann angeguckt und gedacht, aber ich gebe es zu, ich bin professioneller Dschungelcamp-Gucker und sitze auch gerade hier in unserem Wohnzimmer und schaue mir den heutigen Tag Nummer 4 an. Das Dschungelcamp dieses Jahr ist ja ein bisschen anders. Auf der einen Seite sind es zwei getrennte Camps, die kommen aber jetzt wieder zusammen. Und ja, die Prüfungen sind, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob die härter sind. Man wird auch gesagt, es soll das härteste Dschungelcamp aller Zeiten sein. Das ist natürlich immer nur Marketing-Sprech, wie immer das ist. Was mich immer so daran interessiert, und dann kommt bei mir die Boulevard-Hure so ein bisschen raus, spätestens jetzt haben wir explicit für die Folge, da kommt schon wirklich ein bisschen der versteckte Bildleser in mir so ein bisschen raus. Ich bin ja totaler Hasser der Bild, hasse ich total. Ich habe mal ein Video zugemacht, wie ich die Bild zerreiße. Aber da ist es so, mich interessiert es, wenn es einfach Clash of the Bash gibt, sag ich so gerne. Also wenn es Streitigkeiten gibt, wenn man, welche Promis da sind, ist mir letztlich egal. Aber ich fand schon immer bei Big Brother dieses Sozialexperiment, wenn viele Leute lange beieinander hocken, die einzelnen Charaktere, finde ich immer total interessant. Und dieses Jahr ist es dann vor allem Thorsten Legert, der dabei ist, der hat schon beim Hell's Kitchen mitgemacht. Das war eine Sendung mit Frank Rosin, wo die irgendwie zusammen alle kochen mussten. Und da war der schon so mit seinen Augen so richtig gaga. Aber auch hier im Dschungelcamp beweist er auch wieder schöne Klaus Kinski-Qualitäten und vor allem auch so die Einstellung, die mir so ein bisschen auf den Keks geht. Die habe ich so früher kennengelernt im Provinziellen, wo es dann so Typen gab, die so krass ehrgeizzerfressen sind, dass sie sich darüber definieren. Und der ist so ein, ich muss unbedingt in die Dschungelprüfung, ich muss das jetzt machen, ich muss das jetzt. Aber ich will nicht zu sehr ins Detail gehen. Mich würde natürlich total interessieren, was du vom Dschungelcamp hältst. Wir machen vor allem die Moderation immer sehr viel Spaß, die meistens immer sehr frech sind. Dieses Jahr finde ich sogar bis jetzt zwischendurch immer noch sehr zurückhaltend und man hat sich so schon daran gewöhnt. Entschuldigung. War natürlich ein großer Verfechter von Dirk Bach. Der Hartwig hat es eigentlich ganz gut übernommen, aber ich denke natürlich schon immer gern an Dirk Bach zurück. Er ist ja gestorben mittlerweile und ja, was hältst du vom Dschungelcamp? Guckst du dir das an oder habe ich hier etwa ein Tabuthema angestriffen, wo du sagst, über den Scheiß rede ich jetzt nicht? Würde mich schon mal interessieren, lieber Steffen. Na? Dschungelcamp-Gucker? Ja oder nein? 19. Januar. WhatsApp-Konversation zwischen Steffen Liebschner und Bastian Richelzagen. 19.58 Uhr. Ja, hallo. Ich bin jetzt im wohlverdienten Feierabend und wollte dann doch noch mal kurz meinen Senf loswerden. Erstens waren es drei Leute, das wollte ich noch kurz ergänzen, mit denen ich mich unterhalten habe, aber eventuell hast du da eigentlich mitbekommen, das war der Michael, der musste ja schließlich früher weg, oder meintest du die beiden und der Matthias, oder, naja, egal, also, ja, auch ich bedanke mich nochmal bei den dreien und, genau, ja, was wolltest du jetzt wissen von mir? Um was ging's? War irgendwas Unbedeutendes, gell? Ach ja, Dschungelcamp. ist wie ein schlechter, wie ein schlechter nicht, wie ein Unfall, wollte ich sagen. Man kann einfach nicht weggucken, oder wie war das, ne? Du wolltest wissen, ob ich das auch gucke. Nicht bewusst. Also wenn ich natürlich mal reinschalte und es gerade irgendwie vor sich hin plätschert oder halbwegs interessant ist, dann gucke ich schon mal hin. Aber ich schalte es jetzt nicht bewusst ein. Das war vielleicht bei der ersten Staffel noch anders. Da hat mich das dann eher interessiert. Das ist aber meistens so mit Sachen, die neu sind. Da gucke ich ganz gerne mal rein. Also das ist so dieses Big Brother-Phänomen. Da hat auch fast jeder die erste Staffel irgendwie geguckt und danach wurde es dann irgendwie immer weniger. Also das ist bei solchen Formaten wie dem Dschungelcamp oder Big Brother relativ häufig, zumindest bei mir der Fall. Du guckst es exzessiv, höre ich raus. Hast du denn, wird jetzt ein kurzer Monolog von mir, aber ich bin so gespannt auf deine Antwort. Hast du denn einen Favoriten in der neuen Staffel, die gerade läuft? Ich weiß jetzt gar nicht, wer alles haargenau dabei ist. Ein paar Namen habe ich irgendwie mitbekommen. Also irgendwie ist Brigitte Nielsen nochmal drin, ne? Die war ja schon mal. Hat sich wohl irgendwie nochmal qualifiziert in einer Sommervariante der Show oder so. Du mögest mich aufklären. Du weißt da bestimmt besser Bescheid. Jürgen von Big Brother, auch aus der ersten Staffel, ne, daher kenne ich den. Ist der jetzt eigentlich drin oder nicht? Gab es da so ein bisschen hin und her? Siehst du, ich habe es noch nicht einmal geguckt diesmal. Aber vielleicht gucke ich heute mal rein. Dann dieser, ach, wer ist denn da noch alles dabei? Ja, dieser eine da von der Sendung XY, nicht von der Sendung XY, um Gottes Willen, nein, nicht falsch verstehen, also von irgendeiner Sendung meine ich damit, bin gerade etwas durcheinander. War ein anstrengender Tag heute, vielleicht merkt man das, bin jetzt gegen Feierabend sehr unkonzentriert, weil ich mich den ganzen Tag über konzentrieren musste. Vielleicht ist das heute genau das Richtige, vielleicht gucke ich da mal rein, ja. Kommt aber so spät erst, gell? 22.30 Uhr oder sowas? Oder nee, eher, oder? Auch da mögest du mich aufklären. du siehst, ich habe da einiges an Aufklärungsbedarf. Bitte tun Sie Ihre Pflicht oder Ihren Service oder wie auch immer man das nennen mag. Bitte löscht diesen Part raus. Das ist so schrecklich. Aber das wirst du, diesen Gefallen wirst du mir nicht tun. Naja, gut. Jedenfalls, ich erwarte sehnlichst deine Antwort. Es ist doch 4 Minuten gestammelt geworden. Naja, gut. Alles klar. Bis später. 8. Februar. WhatsApp-Konversation zwischen Steffen Liebschner und Bastian Richelzagen. 13.03 Uhr. Ja, ist schon peinlich, dass ich glaube, das letzte Mal, als du was geschickt hattest, fast einen Monat her ist. Es hat sich einiges getan, das Dschungelcamp ist leider schon vorüber. Das ist das Tolle dieser WhatsApp-Folge, wir sind also sehr, sehr aktuell. Star Wars ist schon wieder 2 Monate her, Dschungelcamp schon fast wieder ein paar Wochen. Oh, wir müssen also schnell diese Folge rausbringen, damit wir nicht ganz im Äther der Bedeutungslosigkeit enden. Ich mach's ganz kurz. Der Favorit, der sich da rauskristallisiert hat nach den Tagen, war der Menderes Bakchi und der hat sich auch bei mir, also muss ich ganz ehrlich sagen, sonst mache ich solche Annahmen nie, hat sich bei mir auch schnell rauskristallisiert. Das ist also dieser der SDS-Typ, der bei jedem Casting vorgesungen hat und mega schlecht war und jetzt vom Zero to Hero, würde Sarah Connor sagen, sich hochgearbeitet hat. Der ist jetzt Dschungelkönig geworden. Ja, Jürgen Milski hat mitgemacht, hat glaube ich, ist nicht nur die Top 3 gekommen, aber hat auch lange ausgehalten. Dann Brigitte Nielsen ist aber auch relativ frühzeitig gegangen, hat einfach auch nichts gemacht, war im Endeffekt so schlimm wie damals Harry Weinfurt, wo man gedacht hat, ob er schon klinisch tot ist, so wenig wie er gemacht hat. Und damit auch schnell das Dschungelcamp, nachdem ich meine offensichtliche neugierige Frage gestellt habe, ist auch schon wieder erledigt. Und ich würde auch sagen, wir kommen auch langsam zum Ende dieses ganzen Spektakels und würde darauf hinweisen, was ich noch empfehlen kann, ganz schnell. Und was wir vielleicht in der nächsten Folge noch mal ein bisschen länger ausführen, weil jetzt läuft uns einfach die Zeit davon. Mein WhatsApp-Abo, das geht auch nur noch ein paar Stunden. Ist ja jetzt eigentlich kostenlos, ist ja eigentlich, geht ja gar nicht, aber egal. Ich empfehle zu gucken Making a Murderer auf Netflix. Ja, ich hab zwar angefangen mit Netflix am Anfang, aber jetzt habe ich es mir dann doch wieder zurückgeholt. Das ist ja auch egal. Sehr konsequent, ich weiß. Ich empfehle Making a Murderer, eine Doku-Serie über einen Menschen, der 18 Jahre lang im Gefängnis war, Stephen Avery, der dann rausgekommen ist und wieder eines Mordes angeklagt wird. Sehr, sehr gut gemacht. Und ich habe mir Gotham endlich mal angeguckt und sogar gebinged. Große Empfehlung, Gotham, die Serie über Batman, bevor Batman wurde und eigentlich sich auch mehr auf Commissioner Gordon, also der später zu Commissioner Gordon wird, konzentriert. Da würde ich aber lieber in der nächsten Folge drüber sprechen. Stattdessen, nach diesem Angeteasere, möchte ich gerne noch mal kurz mit einem, statt der Wunsch-News, die wir sonst immer haben, möchte ich kurz mit einem schmalzigen Gedicht die Wogen zwischen uns wieder glätten. Ja, liebe Zuhörer, auch der Stefan und ich haben private Prämien miteinander, es läuft nicht mehr so im Bett. Ich meine, so alles andere zwischenmenschlich. Da gibt's auch Probleme, weil ich bin schon manchmal ein anstrengender Kerl und Stefan, dazu habe ich dir ein kleines Gedicht geschrieben, weil ich mich ja, weil wir in dieser WhatsApp-Konversation auch kurz mal ein bisschen Trouble hatten, habe ich gedacht, lieber Steffen, ich hier mein Gedicht für dich als Wiedergutmachung und das meine ich jetzt ernst. Lieber Steffen, ich bin gut im Nachäffen und bekannt für jeden schlechten Scherz. Doch bedenke, lieber Steffen, ich habe ein riesengroßes Herz. Und damit, dass ich dieses peinliche Gedicht schon vorgetragen habe, sollte dir klar sein, ich bin zwar ein ganz kratziges Ding wie Catwoman in Gotham, aber Eggman hat auch ein riesengroßes Herz. Du weißt, worum es geht. Peace. Auf jeden Fall, das nochmal dazu. Das war jetzt so ein bisschen intern. Wer da nachfragen möchte, schreibt bitte an gzsz@die13etage.de. Nein, ich will das jetzt nicht ins Lächerliche ziehen und komme direkt eigentlich nach diesem Ding zu unserem wichtigsten Part, den wir eigentlich hiermit erfüllen, womit wir uns eigentlich den Fame abkassieren, nämlich zu den Podcasts. Meine Podcast-Empfehlung für Diese Episode für diese WhatsApp-Spezialepisode ist MinKorrekt, methodisch inkorrekt. Methodisch inkorrekt sind zwei junge Herrschaften, deren Namen ich natürlich jetzt auf Anhieb nicht weiß, die aber aus dem Wissenschaftsbereich kommen und gerne mal Experimente machen, so wie theoretisch über Wissenschaft fachsimpeln. Und methodisch inkorrekt, abgekürzt MinKorrekt, kann ich dementsprechend auch nur sehr kurz empfehlen, war auch bald zu Gast bei den Rocket Beans und dementsprechend freue ich mich, wenn ihr mal alle zum methodisch inkorrekt geht, weil es ist manchmal so, dass man das Gefühl hat, man versteht nicht alles immer so, aber es ist schon richtig gut gemacht. Und die zwei sind auch sehr sympathisch und sehr lustig und nicht so hochtrabend. Deswegen wünsche ich unseren Hörern mit dieser Empfehlung alles Gute und überlasse das letzte Wort dem lieben Steffen, damit ich endlich den Schlüssel hier zusammenschneiden kann. Das wird ein Spaß, liebe Freunde. Steffen, du bist dran. Jetzt fragt mich doch tatsächlich WhatsApp, ob das auf mein Mikrofon zugreifen darf. Muss irgendein Update gewesen sein. Okay, also, ist das jetzt tatsächlich schon wieder über einen Monat her? Kam mir jetzt gar nicht so vor. Aber doch, es war eine gewisse Zeit dazwischen. Und ja, deswegen bin ich da voll... kommen bei dir, wenn wir sagen, jetzt mal so langsam zum Schluss dieser Episode zu kommen. Ich bin jetzt tatsächlich mal gespannt, wie lang die tatsächlich geworden ist. Ich verschätze mich da ganz gerne bei so vielen Teilstücken. Ich würde jetzt schätzen, wir sind diesmal unter einer Stunde, aber ich lasse mich einfach mal überraschen, mal gucken. Was hast du noch so alles angesprochen? Ja, den Podcast, die Podcast-Empfehlung, dazu komme ich gleich, weil es ja nämlich bei mir diesmal eigentlich keine Podcast-Empfehlung ist. Bisschen Spannung aufbauen nochmal zum Schluss. Ja, was war noch? Making a Murderer hast du erwähnt. Netflix-Serie habe ich auch geguckt. Muss ich auch gestehen, hat mir sehr gut gefallen, die Umsetzung. Also ich bin ja sowieso, wenn eine Dokumentation ganz gut gemacht ist, weiß die mich in den Bann zu ziehen. Und das war, obwohl das hier auf eine Serie gestreckt wurde, auch der Fall. Also Dokumentation im Serienformat, muss ich ehrlich zugeben, habe ich so noch gar nicht gesehen. Und ja, ich war überrascht, wie viel Filmmaterial es davon tatsächlich gab. Also, mein gut, ganz am Anfang, in der ersten Folge, geht man natürlich mehr auf den alten Fall ein, wo er 18 Jahre zu Unrecht gesessen hat. Und da gibt es natürlich nicht so viel Bildmaterial von. Aber nachher dann, als es um den zweiten Fall geht, war er natürlich schon eine Person öffentlichen Interesses. Weil er ja damals eben diesen Fall dann letztlich doch noch gewonnen hat. Und naja, was soll man dazu sagen? Also schaut's euch an, es ist super spannend gemacht. Besser kann ein geschriebener Krimi oder spannender kann ein geschriebener Krimi eigentlich auch nicht sein. Also ja, es ist sensationell umgesetzt, auch so von den Aufnahmen der Leute von damals und so weiter und so fort. Und es ist zudem halt noch sehr spannend, also weil es wird ja nicht nur er belastet letzten Endes, es werden noch andere Personen aus seinem Umfeld oder zumindest eine Person, mehr will ich jetzt gar nicht verraten, noch mit in die Sache reingezogen. Und das wird ziemlich heftig, also ja, es wird... doch natürlich sehr einseitig, oder man hat so ein bisschen das Gefühl, es wird einseitig berichtet, weil es natürlich auch von seiner Sicht aus geschildert wird. Allerdings bin ich am Ende auch der Überzeugung gewesen von dem, was da so dargestellt wurde, also von seiner Sicht aus. Ne? Ja. Aber kann man ja auch das nächste Mal gerne nochmal drüber reden, so ein bisschen im Schlagabtausch. Wie gesagt, ich will jetzt hier auch nicht zu viel spoilern an der Stelle, wenn ich das nicht schon getan habe. Aber ich hoffe es einfach mal nicht. Dschungelcamp hat es denn noch erwähnt. Tatsächlich habe ich das Finale dann zumindest stückweise noch gesehen, also das Ende. Von Ich bin ein Star holt mich hier raus. Von daher, ich habe zwischendrin auch tatsächlich mal ein bisschen geguckt. Ja, der Sieger, wie heißt er nochmal? Ich und mein Namensgedächtnis, da ist es wieder. Ja, also der junge Mann, der da immer mal bei Deutschland sucht den Superstar auftritt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ihn bei Deutschland sucht den Superstar, da ich die Sendung auch nicht so verfolge, immer nur ausschnittsweise gesehen, wenn das mal irgendwie in einer anderen Sendung thematisiert wurde oder irgendwie sowas. Und da war er mir immer sehr unsympathisch. Und ich muss sagen, das hat sich jetzt mit den paar wenigen Malen, die ich ihn jetzt bei Ich bin ein Star, holt mich heraus gesehen habe, deutlich gedreht. Also es ist ein Sympathieträger, erstmal so. Ne? Deswegen, also da habe ich ihn wahrscheinlich von ganz wenigen, wie das ja oft der Fall ist, von ganz wenigen Ausschnitten vorher vorverurteilt ein Stück weit. Und aber es ist ja auch nur das, was man immer vorgesetzt bekommt. Also ja, von daher doch ein Sympathieträger soweit. Und ich kann es ja sowieso nicht einschätzen, weil ich da zu wenig gesehen habe. Aber weiß nicht, wie du das siehst, können wir da ja auch gerne nochmal drauf eingehen, ob er das denn jetzt verdient gewonnen hat. Aber du hast ja selber schon gesagt, also du hast ihm auch schon so eingeschätzt, dass er das so wuppen könnte. Kann man natürlich hinterher immer sagen, Herr Richelshagen, ne? Aber ja, klar. Du hast da ja, du hast das ja deutlich besser verfolgt und ich gestehe dir da eine gewisse Expertise zu. So. Podcast-Empfehlung. Podcast-Empfehlung ist bei mir diesmal keine Podcast-Empfehlung, weil es eigentlich kein Podcast in dem Sinne ist. Jetzt wirst du gleich im Dreieck hüpfen, weil ich endlich mal was von den Rocket Beans geguckt habe. Geguckt, wohlgemerkt, ja. Warum ist es bei mir eine Podcast-Empfehlung? Weil ich das ganze Zeit meine Stimme ist weg. Zeit souverän geschaut habe. Tatsächlich habe ich mir jetzt ein paar ist zu viel gesagt, zwei Formate mal näher angeguckt von Rocket Beans, und zwar ebenfalls Zeit souverän. Das eine, was ich jetzt nicht zu meiner Podcast-Empfehlung an sich machen möchte, war aber trotzdem mal kurz erwähnen möchte, ist halt das Chat-Duell. Natürlich die Episode mit Radio Nukular. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Muss ich mal gucken, ob ich mir dann noch weitere Folgen angucke. Und weil ich ja auch früher auch schon ganz gern Familienduell ganz gern geguckt habe, doppelt ganz gern. Genau. Was ich jetzt aber eigentlich empfehlen wollte, ist das Format Panels. Natürlich, wie könnte es anders sein, bei einem Comic-Geek wie mir. Ist ein lustiges Format der zwei Herren Blitz und Tim, glaube ich, ne? Tim heißt er. Du mögest mich verbessern. Da ist es wieder, das Namensgedächtnis. Es wird langsam peinlich. Gut, du fällst mir so ein bisschen als Anspielpartner hier, aber lass uns das nächste Mal wieder ganz normal machen, bitte. Ja, dieses Format hat natürlich insofern für mich Relevanz, weil es um Comics geht. Ich gebe zu, ich habe bisher nur 2 der 5 Episoden geguckt, der bisher erschienen, aber die haben mich angefixt, also die haben mir gefallen, und man nimmt den beiden auch ab, dass die da mit Leidenschaft rangehen. Also es ist ein Format, was sich größtenteils um, ja, sag mal so, die Ecke Superhelden-Comics dreht, zumindest von den 2 Episoden, die ich jetzt gesehen habe, wobei man dieses Deadly Class, was sie auch in der 2. glaube ich vorgestellt haben, jetzt auch nicht unbedingt in das Superhelden-Genre einmixen kann, aber ja, also so, ich sag mal so, US-Comics, Superhelden-Comics, sowas in der Richtung. In dieser Ecke werden da halt Comics besprochen, und ja, macht mir Spaß, also man nimmt den beiden ab, dass die viel Spaß an dem Hobby haben Und das bringt sie auch rüber. Also das ist, ja, es ist eine Empfehlung von mir, sich das einfach mal anzugucken, wenn man mal einen Comic-Podcast sehen möchte, sage ich erstmal so. Ja. Wie gesagt, bisher 5 Episoden erschienen, kommt das einmal im Monat. Ich würde sagen, so anhand der Episoden kommt das hin. Oder zweimal im Monat. Ich weiß gar nicht genau, wann die jetzt gestartet haben. Ja, genau. Also das ist meine Empfehlung. Meine eigentliche Podcast-Empfehlung, die ich für diese Episode geplant hatte, kommt dann in der nächsten Episode. Das wird dann wieder eine Audio-Podcast-Empfehlung. Ja, kann man schon mal ein bisschen anteasern auch von mir. Dann hast du ja dieses wunderschöne Gedicht. Ja, das Lachen bitte jetzt nicht falsch verstehen. Ich fühle mich da immer etwas überrumpelt, wenn ich von jemandem ein Gedicht vorgetragen bekomme, das dann auch noch mir gewidmet ist, mehr oder weniger. Oder mehr in diesem Fall. Dann, ja, fehlen mir die Worte. Wie irgendwie während dieses ganzen Podcasts schon. Doch, hat mir sehr gut gefallen. Und wie gesagt, wir haben das ja auch schon off-topic hier, also nicht für die Hörer, ich sag jetzt mal, ausdiskutiert und alles beigelegt, denke ich, hoffe ich, von meiner Seite aus zumindest. Und ja, können deswegen wunderbar weiter in die Zukunft gucken mit diesem Podcast hier. 2016, das zweite Jahr, bricht an. Und ja, ich glaube, das reicht dann auch von meiner Seite. Ich hoffe, ich habe jetzt nochmal alle Themen aufgegriffen, die du angetriggert hast. Wenn nicht, greifen wir die einfach auch in der nächsten Episode auf. Ich habe das Gefühl, es wird eine sehr lange nächste Episode. Oder auch nicht. Da kann man ja auch schnell drüber gehen. Wie auch immer. Also, ich wünsche den Zuhörern eine stressfreie Zeit. Bis zur nächsten Episode und ja, ich würde auch sagen, die nächste machen wir dann wieder relativ normal. War mal ein interessantes Experiment hier, aber wie gesagt, ich merke so ein bisschen, das hat ja der Briefstamm auch schon mal erwähnt, als er mal von sich aus oder relativ alleine Comic-Besprechungen aufgenommen hat für die Comic-Cookies, dass so ein bisschen der Anspielpartner fehlt und das merke ich jetzt halt in dem Fall hier auch. Zudem merke ich, dass mein rechter Daumen so langsam abfault, weil ich immer wieder diesen Knopf hier drücken und halten muss. Das ist das Komische bei WhatsApp, da muss man das halten. Das nächste Mal nehme bitte über das Freema oder irgendwas auf, wo man das nicht halten muss. Kleine Randnotiz. Und sollten wir sowas nochmal machen, aber wie gesagt, ich bin dann doch eher ein Fan davon, dass wir uns zumindest virtuell gegenüber sitzen, uns sehen und ein bisschen besser miteinander agieren können. Wie gesagt, das Experiment hat mal stattgefunden. Ob es geglückt ist, mögen die Hörer entscheiden. Ich bin da eher immer etwas selbstkritisch, aber naja, gut. Ich verabschiede mich auf diesem Wege. Sag tschüss zu den Hörern und ja, bis zum nächsten Mal. Hast du dich eigentlich schon verabschiedet, Basti? Oder hast du einfach nur an das Wort, ich kann mich gerade gar nicht mehr erinnern, hast du das Wort einfach nur an mich abgegeben? Sollte dem so sein, sende doch bitte noch deine kurzen Abschiedsgrüße hinterher. Und ansonsten, wie gesagt, hören wir uns beim nächsten Mal. Mach's gut! Hier endet die Tonaufnahmen der nun nach aufgezeichneten Tonträgeraufnahmen. Hier ist wieder Kommissar Nightsub Barindu. Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass jegliche hier gestellten Aussagen nicht in unserem Sinne liegen und dementsprechend fordere ich Sie darauf auch nicht auf die Seite www.die13etage.de zu gehen oder die Facebook-Seite der die13etage.de zu benutzen, ebenfalls auch nicht auf Twitter. Wir möchten solcherlei Verhalten wie hier dargestellt nicht tolerieren und bitten Sie davon, auch keinen in Kenntnis zu setzen.